Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, ich habe gerade einen frischen Fahrschein gekauft. Einen frischen Fahrschein? Na, wenn ich Omnibus fahre, muss ich mir noch einen Fahrschein kaufen. Achso, einen Fahrschein lösen. Genau, löst Fahrscheine, damit dieser Bus auch weiterfahren. Ach nee, das sagt ja der Vorspann automatisch. Da müssen wir ja gar nicht. Ja, du bist ja Fahrer sozusagen. Nicht? Genau. Du bist ja nicht der mit dem Zettelblock. Ne? Ja, sobald wir abgefahren sind, gehe ich nach hinten und kontrolliere die Tickets. Achso, dann wird aus dem Fahrer der Schaffner. Hier, apropos Bus. Jetzt ist irgendwie, das Wetter ist schlecht. Man will ja eh nicht so unbedingt raus. Ich bin auch nicht bescheuert genug, um in der Stadt mit meinem Bus zu fahren. Der steht bei mir vor der Tür. Wir reden von deinem Ford Transit Camper. Genau, der steht bei mir vor der Tür, ist 4,95 Meter lang, keine Ahnung, wie breit der ist, 1,80 oder 2, ich weiß gar nicht, wie breit mein Bus ist. Du könntest im Fahrzeugschein nachgucken. Und der steht da für lau. Einfach so? Einfach so. Hast du keine Parkraumbewirtschaftung? Nee, habe ich nicht. Thema heute, Parken. Parken, wie schön, ja. Ja. Also ich bin ja sehr dankbar, dass die Allgemeinheit mir diesen Parkplatz zur Verfügung stellt, aber ich nehme da... Ich würde mal sagen, 10 Quadratmeter Platz einfach so weg und muss dafür nichts bezahlen. Naja, nichts bezahlen? Ich zahle nichts. Was zahle ich denn dafür? Du bist ja Halter eines Kraftfahrzeugs. Ja. Und da hat der Gesetzgeber ja alle möglichen finanziellen Hürden aufgebaut, bevor du Halter eines Kraftfahrzeugs werden kannst. Ja gut, aber die 280 Euro Steuern, die ich da zahle und ein bisschen Steuern auf Benzin, das... Das bisschen Steuern auf Benzin? Du, das macht's ja. Da sagt aber so mancher was anderes. Ja, ja, klar, aber es ist ja tatsächlich real, ist Benzin ja nicht teurer geworden. Also es ist ja, wenn du die Kaufkraft der Einkommen anguckst, ist Benzin nicht teurer. Das ist ja der Witz an der Sache. Naja, oder... Also es ist im Grunde ist es spottbillig. Also, weil wenn ich 10 Quadratmeter Fläche mieten wollen würde, müsste ich wahrscheinlich ein Vermögen dafür zahlen. Genau, also wenn du jetzt bei dir in fußläufiger Entfernung eine normale Garage oder eine Garage für dein Ford Transit, das ist ja nicht so einfach. Die muss ja auch noch 2,10 Meter hoch sein. Ja. Genau, die muss auch ordentlich hoch sein. Dann würdest du mit Sicherheit, wenn du denn überhaupt eine findest im Innenstadtbereich, ich würde mal sagen, so um die 150 Euro inzwischen zahlst du mindestens. Wenn du es dafür kriegst, ne? Wenn du eine kriegst. Ne? Also um die Ecke haben sie ein Parkhaus, war irgendwie so halb verrottet, haben sie neu gemacht, alles schön saniert und so. Und ich dachte, yes, Parkhaus, da kann ich mir einen Stellplatz mieten, dann steht die Karre im Trocknen und ich muss nie wieder nachdenken. Aber nicht 2,10 Meter hoch. Ist halt auch scheißegal, weil stellt sich raus, nachdem sie das Parkhaus saniert haben, ist das LKA dahin umgezogen und das ist nur für Polizisten. Weil die nämlich auch keinen Parkplatz haben, oder? Naja, aber du, jetzt mal grundsätzlich, wenn man jetzt die Diskussion aufmacht, so im Freundeskreis oder am Stammtisch, ähnlich übrigens wie die Geschichte mit dem Hundekot, ne? Ja. Also wenn jetzt, also ich zahle ja Steuern, dann kann ich ja hier mein Altöl ablassen. Naja, dein Altöl oder also das Häufchen da dampfen, trocknen lassen. Ähnlich argumentiert ja auch der gemeine Autofahrer. Ich sage, wieso denn? Ich zahle doch Kfz-Steuer. Es ist natürlich schon, die Argumentation ist richtig. Nicht? Wieso darf ich mit meinen 10 oder 12 Quadratmetern Auto hier öffentlichen Raum belegen? Ja. Zumal ja, also ich habe gerade wieder bei mir so einen Fall, direkt vor meinem Fenster parkt seit gefühlt Monaten ein Auto. Ja. Steht da. Unbewegt. Ja, da rufe ich ja dann immer bei der Polizei an, weil ich habe das mal im Bekanntenkreis erlebt, da ist halt jemand verstorben und das Auto ist da einfach stehen geblieben erstmal und keiner hat sich drum gekümmert und nix. Und, na gut, aber solange, so ist ja die Rechtslage, solange es zugelassen, getüft und versichert ist, kann man da nichts machen. Ja, aber wenn, also ich denke dann halt auch immer, mein Gott, hoffentlich ist da nichts passiert. Also wenn der da wirklich 3-4 Monate, weißt du noch, vorm RBB, dieser 123er, der da über ein Jahr unbewegt gestanden hat, wo ich dachte, okay, dann jetzt klaue ich ihm die Radkappen und verkaufe die auch hier. Vor allen Dingen, ich hatte ja schon drei Strategien in der Hand, wie ich den beschädigungslos öffne und wegfahre. Ja? Was ja geht beim 123. Ja, also Spiel, kann sogar ich. Ja. Und da habe ich aber auch dann bei der Polizei angerufen und gesagt, hören Sie, ich will mich nicht beschweren, ich will keinen anscheißen, nix. Hier steht seit einem Jahr ein Auto, das nicht bewegt worden ist. Nicht, dass da einer gestorben ist oder was passiert ist oder so. Und der hat dann wirklich so, da sagen sie mal, Kennzeichen, klicke. Nee, also da, von dem Geburtsjahr nach zu urteilen, geht's dem noch gut. Naja gut, und dann gibt's ja natürlich auch noch diese aufgelassenen Wracks, nicht? Also wenn wir schon bei Parken sind, also Belegung von öffentlichen Raum, gibt's ja auch sehr häufig. Also hier zum Beispiel vor der Tür stand auch mal ewig lange ein Auto mit einem englischen Kennzeichen. Ja, hatten wir ja schon mal, ne? Ja. Schön ausländisches Kennzeichen drauf, dann merkt die. Ja, und das war gerade in Berlin recht häufig der Fall, dass Autos, die naja, am Ende dann eben als aufgegeben eingestuft wurden, englische Kennzeichen hatten. Und die wiederum, das waren die Shuttle-Autos von EU-Polen, die in England gearbeitet haben. Ja. Ja, die haben sich da irgendeine billige Kiste gekauft, die keinen Mod mehr hatte und sind eben dann damit nach Hause, nach Polen gefahren. Manche sind in Polen direkt geblieben, die haben sie dann geschlachtet oder was, weil mit den rechtsgesteuerten Fahrzeugen kann da auch keiner was anfangen. Oder eben, wenn jetzt ein Defekt auftrat, sind die eben in Berlin gestrandet und dann sind sie hier in die Bahn gestiegen für die restliche Strecke. So ist so eine Theorie von mir, die war aber häufig, also es war wirklich häufig zu sehen. Und die Kisten vom öffentlichen Straßenland zu entfernen, ist ein Akt. Ja, hast du schon mal erzählt, ja, das, weil für die deutsche Bürokratie ist das ein Akt, nicht? Also, weil die müssen ja jetzt erstmal ganz grundsätzlich herausfinden, gibt es da noch einen verantwortlichen Eigentümerhalter? Mit einem englischen Kennzeichen müssten die also in England anrufen, nicht? Und sich da irgendwie durchtelefonieren. Keine Ahnung, ob die zuständigen Behörden hier genügend Sprachkenntnisse haben, um das hinzukriegen. Die hatten wahrscheinlich die englische Seite, die hat dann auch kein großes Interesse daran, für so einen Fall da Personalkapazität zur Verfügung zu stellen. Also das dauert ewig, ja, bis die Kiste dann endlich. Ja gut, aber die machen ja nicht, die machen den Braten ja nicht fett. Ne? Also die Ärgernisse sind ja eigentlich die ganzen Wohnmobile und die Anhänger. Bei mir in der Siedlung stehen halt Anhänger rum. Darf man die einfach so stehen lassen? Die darf man so stehen lassen, auch wieder, wenn sie versichert, versteuert und getüft sind. Allerdings unbewegt maximal 14 Tage. Ah, das heißt, ich mache Striche Kreidestriche ans Rad und dann rufe ich die Schmier. Solltest besser das Ordnungsamt mit den Strichen beauftragen, denn da fliegt ja schon wieder einer was am Zeuge. Ja, allerdings sind eben tatsächlich auch die Kapazitäten begrenzt, sagen jedenfalls die Leiter der Ordnungsämter, der bezirklichen Ordnungsämter. Wir können uns ja natürlich nicht um jeden Einzelfall kümmern. Auch die Hundekotverordnung ist ähnlich. Ja. Personalbedingt kontrolliert oder nicht kontrolliert. Also da gibt es eine Menge Regeln. Das Einfachste ist natürlich für Kontrollbehörden, hätte fast Organe gesagt, ganz normale Parkverstöße zu ahnden. Ja? Also wenn jetzt einer mit einem abgelaufenen Zettel oder ohne Parkvignette oder überhaupt im Halteverbot steht, das ist deutlich erkennbar. Ja? Da muss man also nur auf die Uhr gucken und dann sieht man, aha, der parkt hier unberechtigt. Kennzeichenaufnahme, Halteranfrage, bumm, kriegt er ein Ticket. Das ist also wahrscheinlich halb automatisiert, kein Problem, da gibt es keine Diskussionen. Ist halt nur zu billig. Na gut, trotzdem führt das jetzt erstmal von der grundsätzlichen Frage weg, kann oder darf der Autohalter, so wie er im Moment definiert ist, einfach so auf öffentlichem Straßenland parken? Ja. Eigentlich nicht, aber wir haben uns halt echt dran gewöhnt. Naja, Holger, die nächste Frage wäre ja dann, ja, darf er einfach so öffentliches Straßenland befahren? Das ist die nächste Frage, ja, richtig. Also, eigentlich wäre die Frage, ist die Kfz-Steuer dem Straßenverbrauch, den der Autofahrer hat, angemessen? Also da die Frage ist wahrscheinlich relativ einfach zu beantworten. Insgesamt kommt aus dem Verkehrsbereich ein Steueraufkommen im Jahr. Ich habe da noch so eine Zahl im Hinterkopf, die wird aber größenordnungsmäßig stimmen, von 55 Milliarden Euro. Nur Kfz-Steuer? Na, aus dem Verkehrsbereich. Alles, also was da so ist. Kfz-Steuer, Mineralsteuer. Mehrwertsteuer, ja, Energiesteuer, ja, okay. CO2-Abgaben und. Das sind ungefähr 55 Milliarden. Jetzt sind es aber Steuern. Und Steuern fließen ja Steuern. In den großen Topf. Ja. Ne? In den großen Topf, aus dem dann der Bundeshaushalt gebildet wird. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite nachguckt, wie viel gibt denn die öffentliche Hand im Jahr für Verkehrsinfrastruktur aus? Ja, das sind, auch die Zahl habe ich jetzt nur aus dem Gedächtnis, sind, glaube ich, irgendwas um die 12 Milliarden. Das ist weniger, ja. Deutlich weniger. Nicht? Jetzt gibt es natürlich wieder andere Leute, die sagen, na ja, aber da gibt es ja dann volkswirtschaftliche Kosten. Eben, also die müsstest du einrechnen, aber das ist halt eine andere Frage. Ja, das gut, es ist ein bisschen schwierig. Nicht? Also das Steueraufkommen aus dem Verkehrsbereich ist eben ein Steueraufkommen. Das sind keine zweckgebundenen Abgaben. Und deswegen überlegen ja jetzt viele Leute dann, dass man sagt, okay, wir wollen die Autobahnmaut einführen, wir wollen eine City-Maut einführen. Was du jetzt hier wahrscheinlich im Hinterkopf hast, ist eine Parkmaut. Parkraumbewirtschaftung mit angemessenen Parkraumbewirtschaftung, Preisen. Die gibt es ja schon in vielen Bereichen. Ja, aber es ist ja. Naja, warte doch mal ab. Nicht? Es ist in erster Linie eine philosophische Frage. Nicht? Man muss jetzt überlegen, muss ich für ursprünglich mal, als Anfang des 20. Jahrhunderts die Kfz-Steuer eingeführt wurde, wurde die ja begründet genau damit, ja, dass also die öffentliche Hand Verkehrsinfrastruktur vorhält und die wird dann eben über viele Schultern verteilt, über eine Steuer finanziert. Die Idee ist immer noch, also die Begründung ist immer noch dieselbe, auch heute noch. Die Frage ist, was du alles in die Infrastruktur einrechnest. Ne? Ist das nur der Weg, auf dem das Auto fährt, oder ist das auch der Polizist, der es kontrollieren muss? Ist es das Bett im Krankenhaus, das du brauchst, weil du einen Autounfall hattest und so? Ne? Okay, da wird es dann halt schwierig. Nun gibt es aber eben viele öffentliche Aufgaben, die eigentlich unterfinanziert sind. Die werden, also das, was dabei rauskommt oder was eingenommen wird, ist deutlich weniger als das, was man dafür ausgeben muss. Zum Beispiel eben auch der ÖPNV. Ja. Ja, der wird ja auch stark subventioniert aus dem Steuertopf, zum Beispiel eben aus den Steuern aus dem Verkehrsbereich. Wobei der wird immer teurer, ne? Autofahren nicht? Naja, das gleicht sich an, nicht? Also wenn du mal genau rechnest, die Kostensteigerung, die ja auch der private, individuelle, motorisierte Verkehr hat, die bilden sich ungefähr prozentual auch immer beim ÖPNV ab. Der wird ja auch immer teurer. Nicht? Also schon komisch, dass die Politiker immer nur dann auf die Leute mit wenig Geld gucken, wenn es darum geht, dass Autofahren teurer wird, aber nie, wenn die Tickets teurer werden. Ne? Das fällt mir gerade so auf. Das eine ist dann wahrscheinlich der Bund und das andere sind ja dann eher die Länder. Also das ist ein mega komplexes Thema. Nicht? Und jetzt, ja, man könnte jetzt natürlich anfangen und sagen, okay, wir bemauten das Parken auch. Ja? Also wir machen das, also das heißt ja, da wird ja on top auf das, was der normale Autofahrer ohnehin schon bezahlen muss, kommt eben noch was drauf. Also es wird also wieder teurer gemacht. Mhm. Jetzt gibt es Politiker, die sagen, mit dem Parken haben wir ja einen wunderbaren Hebel, um den motorisierten Individualverkehr in die Schranken zu verweisen. Denn wenn der Autofahrer für sein Fahrzeug keinen Parkplatz hat, dann kann er ja faktisch auch nicht Auto fahren. Er kann ja nicht die ganze Zeit das Auto rotieren lassen um den Erdball. Was wir ja eigentlich machen, ne? Das ist die berühmte Parkplatzsuche. Genau. Wenn du das aufschichten würdest, würden wir wahrscheinlich den ganzen Tag nur... Na, so ist es ja. Also zu bestimmten Uhrzeiten ist von dem gesamten Verkehrsaufkommen, weiß ich nicht, sind 70% Parksuchverkehr. Ja, ich habe eben erzählt. Also ich wohne in Tempelhof, ich bin irgendwann an einem Werktag tagsüber nach Kreuzberg gefahren, habe mir so ein Smart geklickt. Mhm. Die Fahrt hat 10 Minuten gedauert und danach bin ich hier 20 Minuten im Kreis gefahren, um die Scheißkarre irgendwo abstellen zu können. Wohlgemerkt habe das Dreifache bezahlt von dem, was ich eigentlich verfahren habe. Wohlgemerkt mit einem Smart. Mit einem Smart, ja. Der Smart ist 2 Meter, weiß ich nicht, der neuere, 2,80 Meter lang, also klein, richtig klein. Und die große Masse aller Autos, die hier den öffentlichen Raum belegen, parkend, die sind ja 4,50 Meter, teilweise über 5 Meter irgendwelche. Wie lang ist so ein Golf eigentlich? Also so ein Durchschnittsauto? Der ist, glaube ich, 4,80 oder 4,75. Echt? Der ist so lang wie mein Bus? Wir können ja mal den Produzenten fragen. Nee, also warte mal, mein Caddy, ich hatte einen Caddy Maxi, der war 4,65. Ja. Naja. Da ist der Golf doch höchstens 4 Meter, oder? Nein. 4 Meter war der erste Golf. Oh. Golf 1. Oha. Also ein aktueller Golf ist mindestens 4,45, 50. Produzent Götz, schlag doch mal nach. Ja, guck mal nach. Produzenten mal Arbeitsanweisungen geben hier. Golf 8. Ruf's rein. Was steht da? Wir haben hier, sehr schön. Volkswagen Golf. Mhm. Mal gucken, also von bis. Ja. Also der längste ist 4,64. Das ist dann aber ein Kombi, ne? Naja, warte mal, wir können ja mal ein bisschen genauer gucken. Wie groß ist der Golf 8? Die Länge ist von 4,26 Meter auf 4,28 Meter gewachsen. Also 4,30, ja. Also 4,30, nicht? Also gut, das ist ja nun ein C-Segment, also ein Durchschnittsauto. Das würde ich jetzt noch als Durchschnitt, Mittelmaß, das ist jetzt nicht zu sagen. Ja, fahren ja nicht. Also man muss ja, wenn man jetzt eine Familie hat, irgendwo musst du die Leute ja unterbringen. Nicht alle können Smart fahren. Ja. Aber wenn ich Parkraum bewirtschafte, beziehungsweise bemaute, ja, man kann ja auch den City-Maut einführen. Also jeder, der in die Innenstadt reinfährt, muss eben irgendwas bezahlen. Dann würde ich das nach Größe machen. Auf jeden Fall nach Größe machen. Ja, Länge meinst du, ne? Länge oder? Ja, klar, ja Länge. Gut, Länge, ja. Meinetwegen Länge. Denn wir haben, das wird auch oft in der öffentlichen Diskussion vergessen, kein Schadstoffproblem mehr, ja, sondern wir haben ein Platzproblem. Ein Raumproblem, ja. Auf jeden Fall ein Platzproblem. Ja. Und das ist schon seit ziemlich langer Zeit der Fall, wird aber merkwürdigerweise nie so benannt. Wenn es gegen das Auto geht, dann geht es immer um Schadstoffe und Klimawandel und CO2. Wenn du es so benennst, greifst du aber natürlich auch derart tief in die Handlungsfreiheit der Menschen ein. Ja, weil wenn du sagst, so, wir haben ein Platzproblem, wir müssen an dem Platzproblem was ändern, ihr dürft jetzt alle nur noch Autos fahren, die höchstens 3,50 lang sind. Nein, das will ich ja gar nicht, Holger, das will ich ja gar nicht sagen. Pass auf, Berlin als Beispiel, Berlin ist die Stadt, die pro 1000 Einwohner immer noch die wenigsten Autos hat. Ja, ich komme aus Köln, da mal Auto zu fahren ist unvorstellbar. Genau. Ist Berlin ja immer schon als Hauptstadt angelegt gewesen, da gibt es einfach breitere Straßen und da ist also schon mehr Platz da. Also die Verkehrsinfrastruktur ist da autogerechter. Ja gut, es ist jetzt, ja, glaube ich, auch in den 60ern, insbesondere West-Berlin, explizit so gebaut worden auch. Ja. Und wir stehen trotzdem ständig im Stau seit ein paar Jahren. Fahr mal in Berlin im Westteil, da gibt es eben den Stadtring, den halben Stadtring, der eine Menge aufnimmt. Ja. Und dann fahr mal im Ostteil, da wirst du schwach. Was auch wirklich ungerecht ist. Also dem ehemaligen Ostteil gegenüber, denn wer da wohnt und mal eben schnell nach irgendwo mit dem Auto irgendwo hinfahren will, der ja, aber muss dafür erst haben mal die schöne Straßenbahn. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Ja, genau, das ist sehr schön. Da, hier könnte jetzt der Werbeblock kommen eigentlich. Nee, aber noch mal zurück. Also ja, Parkraumbewirtschaftung bzw. Bemautung finde ich eigentlich auch den viel besseren Ausdruck. Also ich finde, so genau, weil die Folgen auch andere. Bewirtschaftung ist, dass am Wochenende im Sommer nicht meine komplette Siedlung vollgestellt ist mit Leuten, die aufs Tempelhofer Feld wollen. Obwohl sie da wunderbaren S-Bahnhof direkt nebendran stehen haben. Das ist dafür machst du Bewirtschaftung. Bemautung, also auch ordentlich Geld verlangen, machst du, damit ich bei mir vor der Tür einen Parkplatz habe. Genau, damit also damit der Anwohner nicht eine halbe Stunde zirkeln muss, um seine Kiste am Ende ins Halteverbot zu stellen, sondern dass der eben eine Chance hat, sein Auto abzustellen. So wie, in Japan gibt es ja die K-Cars, nicht? Also da werden alle Autos, die größer als ein Smart sind, die müssen bei der Zulassung einen privaten Stellplatz nachweisen, sonst werden sie gar nicht zugelassen. Nicht? Das ist auch eine Strategie, könnte man mal drüber nachdenken. Nicht? Allerdings müssen da natürlich bestimmte... Kannst du in Deutschland doch nicht bringen. Also ob ich das gut finde oder nicht, ich fände es eine gute Idee, aber ist ja völlig unrealistisch. Also es ist ja das. Weiß ich nicht, Holger. Weißt du, wenn du das hier einzuführen versuchst, weißt du, was dann hier los ist? Naja, das gibt einen Aufschrei. Das ist, als würdest du den Amis die Waffen wegnehmen wollen. Ja, na gut. Du, mag ja sein, aber wir reden ja gerade über das Parken und wie kann man es optimieren? Ja, okay. Nicht? Also der zum Parken bereitgestellte Raum reicht offenbar oft oder fast immer nicht aus, um den ruhenden Verkehr aufzunehmen. Ist das eigentlich, hat das schon mal jemand ausgerechnet? Also ich kenne eine Rechnung aus Köln von damals, als ich noch da gelebt habe, vor über 20 Jahren. Da hat mal jemand ausgerechnet, dass in Köln mehr Fahrzeuge zugelassen sind, als gleichzeitig hintereinander auf die Straßen passen würden. Kennst du da irgendwie eine aktuelle? Nee, ich weiß nicht, vor allen Dingen kriegt man die ja nicht aktuell, die Zahlen, weil natürlich die Stadt- und Bezirkspolitik in Berlin, aber in anderen großen Städten auch, ständig probiert, über den Hebel Parkraum den Autoanteil klein zu kriegen. Ja? Okay. Was sicherlich auch ein sehr wirksamer Hebel ist. Je mehr Halteverbotszonen ich einrichte, desto weniger Autos können parken und desto weniger finden die Leute einen Parkplatz und desto eher verlieren sie die Nerven und sagen, ich schaffe mein Auto jetzt ab. Brauchen. Genau, ja. Also genau so ist es und ich sehe das auch in meinem direkten Wohnumfeld. Die Anzahl von Kleinstautos, also VW Up, Lupo, Smart etc., nimmt offenbar zu. Okay. Also kann man wirklich sagen. Also bei mir kaufen die sich alle riesige Mercedes und so. Naja gut, also das mag lokal unterschiedlich sein. Aber wenn man im Metropolbereich ein Auto haben will, also nach meiner persönlichen Einschätzung, wenn man jetzt nicht gerade eine Großfamilie hat, ist so ein Kleinstwagen eigentlich das Optimale. Nicht? Also man verbraucht ja sogar, wenn du so ein VW Up oder sowas, da kriegst du im Zweifelsfall, wenn es denn sein muss, ja sogar vier Erwachsene rein. Wir sind mit vier Erwachsenen im Fiat 126 gefahren, das ging auch. War da Holger Klein schon im Full-Size-Format unterwegs? Ein bisschen weniger. Naja. Was haben wir da? Die Produktion gibt so wenig Platz haben Radfahrende in der Stadt. Ja, okay, aber das ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema, ja, ja. Nee, mir geht es tatsächlich darum, wie viele Autos passen auf die Straßen. Also hätten wir genügend Platz, um alle Fahrzeuge, die wir in Berlin haben, auch abzustellen in Berlin? Hätten wir, rein vom Platz her, natürlich ist der alle in der zweiten Reihe politisch limitiert. Also es gibt eben ganz, ganz viele Bereiche, wo man sagt, wieso muss hier eigentlich ein Halteverbot sein? Also da gibt es keinen, einfach durch optische Bewertung sinnvolle Begründung. Ja, also da stehen einfach Halteverbotsschilder, weil da eben nicht geparkt werden soll. Ja. Gibt es ganz viel. Ja, und na gut, wenn da der Parkdruck hoch ist, parken natürlich da trotzdem alle. Also ich habe gerade letztens, wo war ich da? In der Karl-Marx-Allee in Mitte. Und da standen also auch wirklich schwer nachvollziehbare Halteverbotsschilder. Die standen da, war schwer zu erkennen. Also worum geht es jetzt hier eigentlich? Darf ich jetzt hier nicht auf der Fahrbahn parken? Das ist ja sowieso. Ja? Oder darf ich jetzt, da waren so Parkbuchten die für nichts anderes benutzbar sind, sowieso. Ja. Also die könnte man jetzt natürlich auch mit einem Parkverbot versehen, aber dann würden die einfach leer dastehen. Ja, also nicht richtig nachvollziehbar. Und natürlich waren die von vorne bis hinten zugeparkt. Ja. Alle haben da geparkt, also die haben sich für die Schilder nicht interessiert, die da standen. Sie waren auch schwer verständlich. Also ich habe mir die angeguckt und dachte, was will uns jetzt der Verordnungsgeber damit sagen? Unterm Strich hat es aber nichts verändert, ob die Schilder da standen oder nicht. Die haben sowieso da geparkt, die Leute, nicht? Also manchmal ist es auch wirklich sinnlos und da merkt man dann auch eine ideologische Verspannung des ganzen Themas. Also wenn man eine Verkehrsinfrastruktur hat, die wirklich für nichts anderes nutzbar ist als für parkende Autos, weil da eben immer wieder Grüninseln drin sind, da hätte auch kein Fahrrad langfahren können. Ja, zum Henker, dann lass doch die Autos da parken, nicht? Oder man ändert es, reißt es alles weg, macht da einen schönen glatten Radweg hin, ja. Und dann ist wieder was anderes. Dann kann da aber auch gar kein Auto parken. Also ein bisschen Augenmaß und vielleicht auch, naja, ein Miteinander aller Verkehrsarten, Fahrräder, ÖPNV, Ruhenderverkehr. Wäre ja schön, wenn es das gäbe, aber die Realität sieht ja anders aus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Fahrrad du fährst in der Stadt, ich sehr viel. Vom Miteinander sind wir da sehr weit entfernt. Sehr weit entfernt. Diese Selbstermächtigung der Autofahrer. Ich hatte letztens die Gelegenheit, mit so einem Cargo-Bike zu fahren, mit einem Pedelec. Also war so eine Art Test. Und hatte da eben auch ein zweispuriges, ein Babu mit so einer dicken Kiste vorne dran. Sehr schönes Ding, ja. Vorne mit einer Tür, da konnten die Kids einsteigen. So für Kinder kleine Sitze mit Sicherheitsgurt. Und die Kiste hat dann eben mit Batterie, also mit den 250 Watt, schob auch ganz gut. Also war völlig okay, nicht? Hätte man sich also gut vorstellen können, damit so den ganzen Kram zu erledigen. Und wenn man dann erledigt hat, stellt sich aber auch für so ein zweispuriges Ding sofort die Frage, wo lasse ich es denn? Also mit Hochtragen geht nicht, in Kellertragen geht auch nicht. Darf man die kann man doch eigentlich auch einfach auf einem Autoparkplatz, oder was heißt auf einem Autoparkplatz? Nein. Das ist ja auch so, es sind ja noch nicht mal Autoparkplätze, sondern wir stellen unsere Autos einfach dahin. Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass man am Fahrbahnrand parkt, wo es genehmigt ist. Ja. Und zwar für Autos, für Motorräder, also Fahrräder eigentlich auch, weil explizit erlaubt ist es zum Beispiel nicht, dass man Motorräder, Roller, auf dem Bürgersteig hinstellt. Aber es wird geduldet, wenn es nicht behindert. Naja gut, es wird geduldet. Ja. In der Großstadt ist das ja der Hundekacke-Streifen. Nicht? Ja, also, ja, genau. Ja, also da läuft sowieso keiner lang. Und dem Motorrad tut es jetzt nichts. Obwohl, ich hatte schon Fälle, da haben die Hunde da so an den Reifen gepullert, dass der Risse kriegt. Ja. Also, bei mir im Block wohnt so ein Arschloch-Biker. Der stellt sein Kart grundsätzlich dahin, wo die Autos parken. Obwohl er es an den, also unsere Gehwege sind extrem breit, da kannst du zwei Motorräder nebeneinander hinstellen und der stellt es trotzdem immer dahin und ich bin wirklich kurz davor, mir mal irgendwo ein billiges Fahrradschloss zu kaufen, dem das durch ein Hinterrad zu machen, den Schlüssel wegzuwerfen. Aber naja gut, aber er bewegt sich ja im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeit, nicht? Also es ist tatsächlich normal und letztes Jahr... Ich glaube, der will einfach nur Autofahrern auf den Sack gehen. Naja, was auch immer. Also, ich meine, ich will hier, das auch, du, aber doch Holger, nicht so. Hier gilt ja Best Practice und ein gedeihliches Miteinander. Wenn man also die Möglichkeit hat, platzsparend zu parken, das ist ja auch eine Vorschrift. Und in diesem Falle parkt dann eben das Zweirad auf dem Bürgersteig und ermöglicht dem Vierrad dann eben den Platz einzunehmen, der parallel zum Bürgersteig ist. In Berlin wird es ja auch geduldet. Ja. Allerdings hat letztes Jahr die Verkehrsverwaltung gesagt, also Ordnungsamt, guckt doch da mal jetzt ein bisschen genauer hin, damit, weil eigentlich müssen ja auch Zweiräder, motorisierte Zweiräder, Rollermotorräder eben auf der Fahrbahn am Straßenrand parken, eigentlich. Ich meine, damit ist es eigentlich eine Kriegserklärung. Ja, also, klar, das kannst du. Das ja, da regst du dich sogar auf. Und ich meine, mein Problem ist, ich reg mich über alles auf, weil ich bin Fahrradfahrer, Motorradfahrer und Autofahrer. Was sagt denn der Arzt dazu? Da musst du immer Tropfen nehmen. Ich nehme Tabletten morgens. Ach so, nimm Tabletten morgens. Okay, also du darfst erst, wenn du die Tabletten Pumpe, eingenommen hast, überhaupt hinter das Lenkrad. Ja, genau. Ja, okay, steht auch im Führerschein. So ein Inhalator noch für akut. Genau, und dann. Schwester Julia sorgt auch immer dafür, dass der Kamillentee morgens die richtige Temperatur hat. Oh schön Gott, ist es. Was für, nein, das ist halt, eigentlich ist die Katastrophe. Es ist für alle scheiße. Und die Autofahrer, oder anders gesagt, als Autofahrer habe ich es noch am besten, wenn ich es schaffe, mich aus diesem Zustand der Selbstermächtigung wieder in einen Zustand des sozialen Wesens zurückzuversetzen, weil Autofahren ist asozial. Kennst du diesen, du steigst ins Auto ein, alles, was du im Auto machst, würdest du nie machen, wenn du nicht im Auto wärst. Dieses, jemand biegt komisch ab, du sitzt im Auto und murmelst vor dich hin. Dämlicher Vollidiot. Das würdest du draußen nie machen. Wenn ich weiß, was wir oder uns gegenseitig anschreien. Draußen würdest du es nicht machen, aber im Netz machst du es auch, natürlich. Aber unter falschem Namen. Ja, der Produzent meldet sich. Ja. Das ist jetzt eine schöne Zustandsbeschreibung, aber wenn ihr beiden Verkehrssenatoren in dieser Stadt wärt und vielleicht einer ist sogar noch Bundesverkehrsminister, wie würdet ihr es denn machen? Naja, also ich würde eben tatsächlich eine Bemautung würde ich schon machen. Wofür genau? Einfahrt oder Abstellen? Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Und aber nach Länge. Ja, um eben, was will ich erreichen? Die erste Frage ist ja, was will ich erreichen? Ich will die Blechlawine kleiner kriegen. Okay. Und zwar sowohl im öffentlichen Raum, da wo sich viele Leute bewegen, das ist meistens die Innenstadt, im Zuge dessen natürlich dann auch die Aufenthaltsqualität verbessern, sodass man wirklich gerne da ist, nicht so eine Krücke wie die autobefreite Friedrichstraße, da ist ja, will man ja immer noch nicht gerne hin. Ja. Da muss also dann tatsächlich was passieren, eben aus Mitteln, die Bemautung freisetzt. Also wenn jetzt Geld fließt, dann muss man auch wirklich für den öffentlichen Raum sorgen. Als Abgabe, nicht als Steuer. Ja, ja, die dann also auch zweckgerichtet eingesetzt wird. Nicht? Und da würde ich dann wirklich auch, meinetwegen auch in mehreren Schritten, würde ich also Länge als Maßstab nehmen. Ja, also wie gesagt, der Smart darf dann erstmal noch eine Weile gratis fahren, um eben die Masse kleiner zu kriegen. Ähnlich könnte man dann auch vorgehen beim Parken. Also Schadstoff könnte man auch noch nehmen, dass man sagt, Elektro darf rein, weil es leise ist. Ja, das ist dann politisch so. Ideologisch. Das ist ja auch nur vorübergehend. Ich meine, wir haben kein Schadstoffproblem mehr. Ja. Also natürlich stoßen Verbrennungsmotoren nach wie vor eine gewisse kleine Menge an Schadstoff aus, beziehungsweise eben auch CO2. Aber das hat ja das Elektro. Wahrscheinlich ist am Ende sind die ganzen Ofenheizungen, die sie bei mir in der Einfamilienhaussiedlung haben, das größere Problem. Viel schlimmer. Also außerdem ist es inzwischen auch zu ideologisch aufgeladen. Da redet jeder irgendein Bullshit mit. Ja. Da sind wirklich, also Längen sind viel besser handhabbar. Ja, das ist auch viel besser argumentierbar. Ja, und man hat auch einen besseren Erfolg. Also wenn es tatsächlich nur noch kleine Autos fahren, leichte, kleine, leisere, hat man ja im Nebeneffekt auch weniger Schadstoff- und CO2-Emissionen, automatisch. Ja. Also so würde ich es machen. Also ich würde tatsächlich, so unpopulär die Idee Maut auch im Moment ist, nicht? Also vielleicht kriegt man es ja auch hin, dass man da irgendeinen Benefit draus macht, dass man sagt, okay, wir führen auch meinetwegen abgestuft, erstmal ganz klein und dann irgendwann, wenn das also dann spürbar wird, also wenn die Leute sagen, man, da war ganz schön viel Maut hier, dass man dann irgendwie einen Rabatt kriegt auf die Jahreskarte für den ÖPNV zum Beispiel. Ganz, ganz früher gab es ja in Berlin mal die sogenannte Umweltkarte für unter 100 Mark. Echt? Damals noch. Ach, unter 100 Mark im Jahr? Ja, 99. Im Jahr? Die hat 60 Mark gekostet. Im Jahr? Da konntest du dein Fahrrad mitnehmen. Ja, genau. Götz kann sich daran erinnern. Ja, ja. Nein, das war tatsächlich so. Nicht? Und sowas in der Richtung. Allerdings, im Jahr? Ja. Nein, im Monat. Ach so. Nicht im Jahr. Nein, das, Arschlöcher. Das haben wir den Kleinen aber mal schön hochgebracht hier. Naja, das also so in die Richtung. Ich kann so nicht arbeiten. Holger, wenn man in die Richtung verkehrspolitisch geht, also wenn man, muss man ja jetzt heute nicht total gutheißen, aber wenn man sagt, wir wollen weg vom motorisierten Individualverkehr oder überhaupt vom Individualverkehr. Na, vom Verbrennung, ja, vom platzraubenden Individuum. Genau. Es ist ja zum Beispiel, wäre es ja kein Problem, wenn jetzt alle nur noch mit elektrisch angetriebenen BMW C1 Kabinenrollern rumfahren würden oder so. Das würde ja niemand stören. Oder mit dem Segway oder sowas. Ne? Gott, ja. Ja, ist ein schlechtes Beispiel. Also ist halt tatsächlich der Flächenverbrauch an sich, ist glaube ich, das Problem. Ja. Wie würdest du, ich würde es genauso machen. Ich bin halt auch der großer Befürworter von drei Dingen. Das ist die, wie nennt man das, City Maut. Mhm. Das ist Parkraumbewirtschaftung, also Parkraumbemautung. Ja. Und zwar ordentlich und nicht irgendwie für 30 Euro im Jahr oder sowas, wie Obolus. Und ich würde die richtig, nee, wie heißt diese? Also ich würde nicht 50 in der Innenstadt, also sondern 30. Also als Regelgeschwindigkeit 30, nur auf Ausfallstraßen eben dann 50. Zum Beispiel, also auf explizit ausgewiesen, ja, sodass du dann sagen kannst, okay, wisst ihr was, ich kaufe mir jetzt hier so ein Opel Roxy. Mhm. Naja, gut, ich aber auch gerade, ne? Also das wär jetzt nicht meins, weil im Innenstadtbereich hast du tagsüber sowieso keine Chance, so schnell zu fahren. Ja. Ja? Und nachts ist es Quatsch. Ja, also da muss man nicht limitieren. Ja, aber dann kannst du mit so einem 45 km/h Auto nicht unterwegs. Und ja, ich hätte ja gerne so ein Ding. Ich will sowas haben. 65 km/h Auto. Ja, aber das kriegst du ja wieder nicht durchgesetzt, weil da will die Autoindustrie nicht, weil dann kauft ja keiner mehr große Autos. Das ist ja deine persönliche Theorie. Ja. Was ist denn der Produzent? Was will der denn? Naja, in so einer Pendlerstadt wie Berlin gibt es ja noch zwei Probleme, die ihr noch gar nicht besprochen habt. Zum einen Leute, die aus Brandenburg nach Berlin reinpendeln. Und das sind relativ viele, die sagen, würde ich ja gerne machen, aber erstens, ich finde in Erkner oder so kein Parkplatz am Bahnhof und zweitens, die Regionalbahn ist noch so schlecht getaktet und ich stehe da jeden Morgen rum, leck mich am Arsch, ich setze mich lieber in mein Auto. Und in Berlin, also vor Corona, ja, so in der Rush-Hour in Berlin U7 zu fahren, so, ich verstehe jeden, der sagt, seid ihr bescheuert? Ja. Das tue ich mir doch nicht an. So, warum fährt die nur alle 5 Minuten? Weil die BVG nicht genug Züge hat und weil sie nicht genug Fahrer hatten, die zum genau, damaligen damit Zeitpunkt. Du nimmst uns alles weg. Genau. Das wäre jetzt der nächste Punkt. Also hier, ich bin aber bei der Maut. Ja. Wie hoch würdest du sie ansetzen? Genau. Die Höhe, also die Kosten, also die müssten ja on top kommen. Ja, zu all dem, was jetzt schon, das heißt ja jetzt nicht so, wenn wir anfangen mit Bemautung, dass dann andere Kosten sinken. Nein, wird nicht passieren. Das muss drauf. Ja, ja. Wie du immer sagst, es muss ja auch prohibitiv wirken können. Naja, aber es muss auf der anderen Seite, also es soll ja einen Effekt haben. Mhm. Ja, das ist ja quasi eine politische Bemautung. Es muss aber natürlich auch sozial verträglich bleiben. Das muss es sein. Die Armen. Die fahren, das sind ja die in der U7 sind und die fahren ja gar nicht Auto. Die fahren ja gar nicht Auto, aber es gibt natürlich auch welche hier, was die Produktion eben gesagt hat, also das sind die sogenannten Fernpendler. Ich muss jetzt wieder dieses so viel strapazierte Beispiel vom Feuerwehrmann, Polizist, Krankenschwester, die im Schichtdienst unterwegs sind. Da gab es ja auch letztes Jahr mal so einen Aufreger, da sollte Parkraumbewirtschaftung rund um die Charité eingeführt werden, ja, wo eben die Mitarbeiter, die da im Gesundheitsdienst unterwegs sind, ihre Autos abstellen und die sollten dann pro Tag, weiß ich nicht, 10 Euro da bezahlen. Ja. Was natürlich ein Kostenfaktor ist. Und da hieß es ja dann aus der Verkehrsverwaltung, was natürlich nicht auf Wohlwollen stieß, ja, dann müssen die eben alle mit dem Fahrrad kommen. Und ich meine, irgendwo ist ja auch mal Schluss. Nicht? Naja, also wenn jetzt einer hier, wie Götz sagt, aus Erkner kommt, der kann morgens um 3:30 noch gar nicht fahren mit dem ÖPNV, weil der schlicht noch nicht fährt. Ja, der fährt einfach nicht. Aber das glaube ich, ist ein viel geringeres Problem als es als Argument verwendet wird. Also das sind so viele Leute, die davon betroffen sind, wohnen gar nicht in Erkner und arbeiten in Berlin. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem bei diesen Argumentationslinien. Es wird kleinteilig. Nicht? Also, es wird eben immer kleinteiliger und damit wird es dann gar nicht gemacht. Berlin ist eine Stadt, also wir sind ja nur... Ich will ganz woanders hin. Was soll es kosten? Es muss sozialverträglich bleiben. Was nennst du sozialverträglich? Sozialverträglich ist etwa, also wir wissen ja, was der ÖPNV kostet, also wenn man da Abonnent ist, dann zahlt man im Jahr irgendwie 1100 Euro oder so, ist es so? Nee, ABC kostet ein Tausender, glaube ich. Also ja. AB, also Innenstadtbereich, was kostet das im Jahr? 650? Also irgendwie sowas in der Ecke, ja. Naja gut, okay, also wir müssen ja auch, wir reden immer hier von Berlin, aber es hören ja auch Leute mit, die in anderen Gegenden Deutschlands wohnen. Erstmal wir haben ja zwei Mobilitätsdiskussionen. Ja, eine auf dem Land, eine in der Stadt. Genau, und wir reden jetzt über Metropolen. Ja. Situation. Ja, also das betrifft München, das betrifft Hamburg, das betrifft Köln, das betrifft Stuttgart, das betrifft, Stuttgart weiß ich nicht. Stuttgart ist, glaube ich, wie groß ist Stuttgart? Halb so groß wie Neukölln? Da will ja eh keiner hin. Nee, da sind zwar ganz viele, aber es ist endlich. Ne? Na gut, also so in der Größenordnung, nicht? Und dann kommt also, wer jetzt sagt, ich will jetzt aber mein Auto trotzdem nicht abgeben, der zahlt dann eben noch so einen Luxusbequemlichkeitsbonus on top. Mehr als 50% dessen würde ich aber jetzt nicht on top schlagen. Echt? Ah ja. Ja. Ich würde viel mehr verlangen. Nee, du würdest viel mehr verlangen. Damit würde man aber, was ja niemand will, also jedenfalls offiziell nicht, Autofahren nur für Reiche. Also die ist es ja schon. Das ist ja der, also die Armen, die da immer als Argument ins Feld geführt werden, die fahren nicht Auto. Also das ist dann ja immer mal wieder, guckt dann ja mal jemand nach, wer hat denn eigentlich alles Autos? Und das ist ja ab mittlere Mittelschicht aufwärts. Ja, dann haben also wir aber hier. Also alle was ich halt machen würde, ist, ich würde sagen, die Parkraumbewirtschaftung, also der Park, ne, die wie hast du es genannt? Parkraumbemautung, die würde ich genauso teuer machen, wie die Jahreskarte für den Bereich kostet, in dem dieses Auto abgestellt wird. Und dafür gibt es dann aber auch eine Jahreskarte. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, und das ist ja die Idee, die Grünen mal hatten, so eine Mobility Flat. Ja. Ja, du zahlst die Summe X, keine Ahnung, wie die jetzt designt ist, und da ist dann drin die City-Maut, die Parkraum-Maut, meinetwegen 2 oder 3 Gutscheine für den Dahlkönig oder Taxifahrten. Ja, genau, einmal Carsharing im Monat. Und eben eine besonders rabattierte Monatskarte für den öffentlichen Personen. Aber das zahlen dann alle oder das zahlen nur die Auto abstellen? Das müssen dann alle bezahlen. Okay, ja. Wer dann die Mobility Flat, weil ja alle sind ja mobil. Ja. Sowieso. Jeder ja, außer ich bin mobilitätsfeindlich. Nee, du hast ja diese durchgesessene Couch, nicht? Genau. Ja, also gut, aber du siehst, wir eiern hier schon wieder rum um dieses Thema. Man kann jetzt punktuell Sachen bemauten, teuer machen mit dem Ziel X und dann hat man aber natürlich wieder Auswirkungen auf Y und es ist wirklich nicht so einfach. Das Problem ist, wo anfangen? Genau. Ne? Weil und wir machen jetzt Parkraumbewirtschaftung für teuer, damit alle mit der Bahn fahren. Toll. Super. Moment, ich fahre gerne mit der Bahn, aber wo stelle ich mein Auto hin? Ich komme aus Erkner, dann bauen wir doch zuerst den Park-and-Ride-Parkplatz. Da sage ich dann, weil ich in der Innenstadt wohne, warum soll ich dem da hinten den Parkplatz finanzieren? Pass auf, genau. Da sind wir jetzt, das hat ja, haben wir eben schon, kam ja von der Produktion, was ist hier eigentlich mit Park-and-Ride? Park-and-Ride ist ja eigentlich eine perfekte Lösung. Ja. Ja, um die beiden Mobilitätsdiskussionen miteinander zu vernetzen. Ja, also die auf dem Lande und die in den Metropolenregionen. Aber eins muss die Henne sein und eins das Ei. Und keiner will die Henne sein. Nein, man muss sich einfach einig sein. Nicht? Also ich kenne, also als Beispiel, wenn man aus dem Norden kommt, die A114 nach Berlin reinfährt, da gibt es in Pankow-Heinersdorf gibt's einen schönen Park-and-Ride-Parkplatz. Da steht auf der Autobahn steht schon ein großes Schild, Abfahrt. So, das ist, wenn ich da langfahre, ist dann meistens in Randzeiten stehen immer mit der S-Bahn in die Stadt 17 Minuten, mit dem Auto in die Stadt 18 Minuten oder so. Naja gut, okay, aber du kannst eben auch zur Spitzenzeit bist du auch mit der S-Bahn in der Stadt in 17 Minuten. Ja. Und morgens, wenn man da von Pankow aus nach Mitte will, da wirst du ja schwach. Ja? Ja. Da ist alles dicht. Und dann steht da von den 400 Plätzen, die es da gibt, sind jetzt noch 370 frei. Mhm. Ja, nachts. Tagsüber steht da null frei. Null. Da müssen Parkhäuser hin, da reicht kein Platz. Ja, das ist ja auch nur einer. Nicht? Und dann gibt es ja so Apps, wo die Park-and-Ride-Plätze in Berlins verzeichnet sind. Mhm. Da gibt es auch welche in der Innenstadt, einen am Breitenbachplatz zum Beispiel. Ach. Da kann man dann in die U-Bahn einsteigen. Ah, aber der ist natürlich, stimmt, bei mir in Tempelhof gibt es auch einen kleinen. Ja, und also speziell der am Breitenbachplatz, da stehen Wohnmobile. Die stehen unter einer Autobahnbrücke. Schönen Dank. Ja. Ja, und das, was du vorhin gesagt hast, Wohnmobile sind ja keine Anhänger, die können da einfach stehen. Ja. Nicht? Und da wird es dann wirklich pervers, weil man weiß ja, das Wohnmobil wird im Sommer für 4 Wochen im Urlaub benutzt, dann vielleicht noch für die Herbstreise und dann irgendwie nochmal vielleicht einen Wochenendausflug irgendwo anders hin. Und den Rest der Zeit, und das sind 10 Monate des Jahres, wird's gelagert. Steht's rum. Ja. Ja? Und da muss was passieren. Ja. Speziell noch die älteren Wohnmobile, die alten VW-Busse, die alten, weiß ich nicht, ehemaligen Polizeiwannen, die zu Wohnmobilen umgebaut sind, die keine grüne Plakette haben, die müssen dann außerhalb der Umweltzone stehen. Und da gibt es wirklich Beispiele, da sind die Kiefoldstraße, die ist runtergeparkt, ja. Da ist also wie eine Wohnmobilausstellung, die stehen da einfach. Ja. Zu Recht, im Augenblick, völlig legal, dürfen die da stehen. Nicht? Und neben allen anderen, das sind ja Zusatzautos, das sind ja Autos, die für einen scharf formatierten Zweck angeschafft worden. Was heißt Zusatzautos? Also die, naja, also alle, die ich kenne persönlich, die so ein Fahrzeug haben, also jetzt die eben nicht nur einen VW-Bus oder wie ich den Transit haben, der ja irgendwie an der Grenze zum PKW sozusagen noch ist. Alle, die ich kenne, die so ein 6 Meter, 6,50 oder sonst wie Wohnmobil haben, die haben darüber hinaus kein anderes Fahrzeug, sondern fahren halt mit dem Fahrrad oder mit der Bahn. Okay. Und stellen das Ding einfach nur da ab. Na gut, aber das ist ja dann schon fast eine Immobilie. Ne? Ja, klar. Ja. Die bräuchten dann eben keinen Parkplatz, sondern ein Kleingrundstück oder eben eine private Abstellfläche, die es aber so ohne weiteres inzwischen auch nicht mehr gibt, nach der Wohnmobilschwemme der letzten Jahre. Ja. Also da ist... Über wen wir noch gar nicht geredet haben, sind die Garagenbesitzer. Ich wohne ja in Neutempelhof, das ist ja so eine Einfamilienhaussiedlung mit sehr vielen Garagen. Da passen die Kisten ja nicht mehr rein. Da stehen überhaupt keine Autos drin. Selbst die, die da reinpassen, stehen da nicht drin, sondern die Leute, die Garagen haben, haben die Garagen voll Scheiß, der da gar nicht drin sein darf, und parken auf der Straße. Der da gar nicht drin sein darf. Ja, es gibt nämlich eine Garagenverordnung. Hast du die mal studiert? Hast du schon mal drüber erzählt? Ja. Da darf halt gar nichts, gar nichts rein. Also du kannst da nicht die Gartenliege oder den Grill oder den Hochdruckreiniger oder so, hat da überhaupt nichts drin verloren. Ja. Da kannst du reinstellen ein paar Winterreifen, vielleicht einen Reservekanister, das Reservewarndreieck und das Auto. Punkt. Mehr nicht. Ja. Das ist schon ganz geil. Ja. Na gut, aber da sieht man mal, parken ist da, also keine Ahnung, vielleicht schreibt uns ja mal von der geneigten Zuhörerschaft einer da ein paar Ideen dazu. Ich weiß nur eins, die Ordnungsbehörden und die Politik hat offenbar keine Idee. So ein Masterplan, man kann das ja abstufen. Ja, aber da kriegst du ja schon. Nee, die müssen doch bloß ehrlich eine Zielsetzung sagen. Also aber die schaffen es doch noch nicht mal. Du müsstest ja, wenn du einen Masterplan machen wolltest, müsstest du ja sagen, wir machen das Autolagern in der Innenstadt teuer. Dafür machen wir vor der Stadt große Parkhäuser, Parkplätze, wo ihr die Autos kostenlos lagern könnt. Das Problem ist, die Innenstadt ist Berlin, der Stadtrand ist Brandenburg. Die schaffen das doch so schon nicht. Guck doch hier, Corona-Pandemie. Die schaffen es doch noch nicht mal, wenn du in Kleinmachnow wohnst. Du hast da Corona-Regeln. Wenn du 3 Meter weiter gehst und in Berlin stehst, gelten andere Regeln. Von solchen Leuten können wir doch überhaupt nicht erwarten, dass die einen Masterplan Verkehr machen. Bravo. Ich glaube, damit wäre diese Folge von Omnibus zu Ende. Andreas Kessler, vielen Dank. Tschüss, Holger. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.